Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Ausgabe 23 und wir haben heute den 17. April. Ich bin wieder mal nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung geholt von Moritz. Hallo Moritz. Hallo Marco. Ja, was glaubst du, warum habe ich dich eingeladen? Weil ich Lehrerkind bin. weil wir uns aus dem Studium kennen. Und weil du was mit Spielen machst. Weil ich was mit Spielen mache, genau. Ja. Genau, du bist einer der oder der Organisator eines Game Jams in Dortmund. Bevor wir da gleich zu kommen, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was eigentlich ein Game Jam ist und wie du dazu gekommen bist, sowas toll zu finden. Ja, Game Jam ist im Grunde ein Treffen, eine Veranstaltung online oder im sogenannten Real Life, also man trifft sich vor Ort und nimmt sich vor, in einer gegebenen Zeit Computerspiele zu entwickeln. Und man hat meistens so ein kleines Set an Regeln dabei und ein Thema. Meistens ist es eben so eine Geschichte, dass man sagt, so ich will jetzt innerhalb von 48 Stunden from scratch, also direkt ohne Dinge vorher schon erledigt zu haben, ein Spiel entwickeln. Also im Grunde so ein ganz spontanes Entwerfen von einer Skizze, von einem Prototypen, von einem Videospiel oder einem Stück digitaler Kunst. So, das ist, ja. Das ist ein Game Jam und das macht man gemeinsam und wie auch immer im Team remote, alleine und am Ende zeigt man sich das irgendwie auf einer Plattform oder so. Da gibt's relativ unterschiedliche Formen irgendwie. Ja. Genau. Und auch sehr unterschiedliche Größen so an Game Jams. Wie groß kann sowas werden? Was ist so, sag ich mal, das obere Ende und was ist das untere Ende? Ich habe immer so Bilder im Kopf. Ich glaube, in Skandinavien oder so gibt's da eine relativ große Szene, wo sich dann da in Turnhallen oder Messehallen irgendwie so Leute treffen, das so Größenordnung von so großen LAN-Partys oder so. Keine Ahnung, ich will jetzt mal sagen, 1000 Leute oder so. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber sowas gibt's. Und das untere Ende, da könnte ich irgendwie die Ausgabe, das haben wir vorletzten Winter von unserem Mini-Game-Jam, ich glaube, da waren wir zu dritt. Oh, ja, das ist ja wirklich eine kleine Gruppe. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt dich mit Game-Jams zu beschäftigen? Wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin gelernt oder in meinem Brotjob auch Softwareentwickler. So, mache das jetzt auch schon eine Zeit lang, weil ich da Geld mit verdiene und habe immer mal so das Gefühl gehabt, boah, ja, Spiele machen hätte ich eigentlich Interesse dran, finde ich cool. Das war aber trotzdem ich jetzt, weiß ich nicht, mittlerweile schon viele Jahre irgendwie mit Code Geld verdiene, habe ich mir gedacht, ja, aber das ist sowas, das kann ich irgendwie nicht oder so. Ganz komisch, das erlebe ich häufig irgendwie so bei dem Thema Games, dass da sogar Leute kommen aus der Spieleindustrie, ob jetzt Indie oder was auch immer irgendwie, und die sagen, ja, nee, aber also Game Jams zum Beispiel oder Spielemann, das kann ich gar nicht. Also es passiert sogar Leuten, die Spiele machen, so, das ist irgendwie so ein Paradoxon. Und mir ging es auch so und irgendwann habe ich dann gedacht, probier das doch mal und bin über den Ludum Dare gestolpert. Das ist so einer der größten Online-Game-Jams. So, mittlerweile, ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, müsste man mal gucken. Was haben wir denn heute? Wir haben Freitag heute, ne? Genau, ich glaube heute um 3 Uhr, also Samstagmorgen um 3 Uhr hier mitteleuropäischer Zeit, wird das Thema für den aktuellen Ludum Dare announced. Das ist nämlich genau an diesem Wochenende findet der statt. Und ich würde mal sagen, vor etwa 4 Jahren war ich auch an dem Punkt und habe gesagt, komm, probier's jetzt einfach mal aus. Hab mir ein, ich weiß gar nicht, ich glaube JavaScript-Tutorial für so einen Plattformer geschnappt und hab zum Thema, boah, was ist so ein typisches Ludum Dare-Thema, war das glaube ich irgendwie Two Worlds Connected oder so, hab dann da so ein Plattformer geschrieben Und das läuft dann so, da alle Menschen, die irgendwie ein Spiel einreichen, dürfen auch die Spiele der anderen bewerten, da Kommentare zu abgeben. Und es gibt so ein Ranking und verschiedene Kategorien. Und hatte dann nach so einem Wochenende, wo ich, weiß ich gar nicht, jetzt 48 Stunden läuft der Jam. Und ich sag mal, ich habe da so insgesamt 12 Stunden mit verbracht oder so, hatte so ein kleines Ding da am Laufen, ein bisschen Musik und so. Kriegst du dann da irgendwie Feedback zu? Und das war irgendwie so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist total cool. Guck mal, das hast du jetzt irgendwie mal eben so gemacht oder so. Und das war so ein Erlebnis, das ich einfach, ja, fand ich cool. Und das hat mich so ein bisschen angesteckt. Zudem habe ich dann so in der Zeit ja auch so ein bisschen so diese Idee, die auch so in dieser Game Jam Szene drin steckt, so zumindest so wie ich das wahrnehme. Also einmal gibt es so dieses Kompetitive, da steht so der Ludum Dare auch in so einer Tradition. Zum anderen aber auch so dieses ja, sich selbst ausdrücken. Also im Grunde Videospiele gar nicht als so ein Massenmedium oder so ein auch gar nicht als so ein cooles Indie-Medium, sondern als ein Medium wie ein Tagebuch, wie ein Gedicht, wie ich schreibe jemand eine Postkarte. Anstatt ihm eine Postkarte zu schreiben, schreibe ich ein Spiel oder ein Spiel für eine Situation. Oder vielleicht so auch als Kunst. Ja, also das gibt so diese Idee von, ja, gut, will gar nicht jeder irgendwie einen großen Roman schreiben, aber wir schreiben trotzdem manchmal irgendwie Gedanken aufs Papier und da ist, oder wir malen oder wir zeichnen und auch da haben gar nicht alle Menschen irgendwie den Anspruch, keine Ahnung, ich will damit mein Geld verdienen oder ich will damit keine Ahnung, irgendwie am Ende eine Ausstellung haben, aber vielleicht ist das was, wo ich für mich selber, Gedanken ausdrücken kann oder mich auch mit dem Thema beschäftigen kann. Also mittlerweile hat es so bei den Game Jams, habe ich so den Eindruck, so eine Form angenommen, wo zu jedem Thema gibt es dann den Jam dazu oder so. Also wenn man so, es gibt so Plattformen so wie itch.io irgendwie, wo du relativ leicht Spiele veröffentlichen kannst, wo du zum Teil aber auch dann in so einen Bereich gehen kannst, kommerzielle Spiele. Also du kannst auch Geld oder Spenden für deine Spiele da ein, so entweder auf freiwilliger Basis oder nimmst einen Preis dafür. Egal, itch.io. Ist das sowas so ähnliches wie Steam Itch.io, aber eben für Indie-Entwickler? Kann man sich das so vorstellen? Kann man sich so vorstellen? Ja, ich weiß, ich kenne jetzt das Geschäftsmodell dahinter nicht so genau. So, aber du hast prinzipiell erstmal die Möglichkeit, du hast einen Account. Das ist so ein, ja, es ist im Grunde sowas wie ein soziales Netzwerk, in das du anstelle von, weiß ich nicht, deinem Bild oder deinem Tweet oder deiner Idee irgendwie Spiele reinstellen kannst. Und du hast aber auch darüber die Möglichkeit, die Spiele, die du veröffentlichst, irgendwie zu monetarisieren. So. Und da gibt es auf jeden Fall eine Übersicht der Game Jams, gibt so einen Kalender, und du hast im Grunde jederzeit die Möglichkeit, an 3 bis 5 Game Jams teilzunehmen. Und da hast du eben auch so die Sachen dabei, die so dieses jetzt wieder Ludum Dare, wo das 48 Stunden oder 72 Stunden gibt, noch so die bisschen relaxte Variante davon, wo du da dich so drauf fokussierst und sagst, okay, dieses Wochenende nehme ich mir Zeit. Du hast aber auch zum Beispiel Game Jams, die über einen Monat laufen oder die über ein Jahr laufen oder die so ein One Game a Month, jeden Monat ein Spiel irgendwie, und das versuchen so viele Monate wie möglich zu machen. Also auch solche Modi gibt es da so. Und beim Ludum Dare war es tatsächlich so, sich da so ein Wochenende zu geben und auch tatsächlich zu sagen, so, ich will jetzt auch die 48 Stunden da voll zu nutzen. Das kann auch nicht jeder irgendwie. Und ich glaube, ich habe das zweimal mitgemacht und dann gab es da so eine abgespeckte, oder es gab so die Mini-Jams da auch auf der Seite, habe ich dann mitgemacht. Und das ging immer mit so einer Woche auch zu einem Thema. Und da habe ich dann zum Teil, weiß ich nicht, jeden Morgen eine Stunde nicht vorm Aufstehen, also ein bisschen eher aufgestanden und jeden Morgen eine Stunde an so einem Spiel gearbeitet und das hat eben auch ganz gut funktioniert. Ja, ist ganz interessant, dass du jetzt gerade da angesprochen hattest, dass das auch so eine Art Ausdrucksform ist, vielleicht auch eine Kunstform. Und dass, wenn wir jetzt so langsam mal übergehen zu dem Minigame Jam in Dortmund, den du so mit veranstaltest, das findet ja im Künstlerhaus in Dortmund statt. Wie ist es denn da zu dieser Verbindung gekommen? Das ist, also ich neben meinem Hauptberuf und dass ich ab und an 4-mal im Jahr diesen Game Jam, im Grunde kann man so sagen, ehrenamtlich da veranstalte, mache ich noch mal so ein, zwei Wochen im Jahr so eine freie Bildungsarbeit, wo ich junge Menschen, die gerade ein FSJ im Kulturbereich machen, denen, ja, FSJ, was bedeutet ach das? so, Was ist FS? also sie ein freiwilliges soziales Jahr machen. Also im Grunde so nach der Schule ein Jahr, in dem Fall eben in kulturellen Einrichtungen, freiwillig arbeiten. So, das heißt, die sind da arbeitsmarktneutral in einer Einrichtung, haben da Projekte und haben eben auch im Rahmen dessen so freie Bildungstage. Das heißt, die können sich da kulturell weiterbilden. So, und da gibt es dann Seminare, wo die Maskenbau lernen, wo die Clownerie lernen, wo die Theaterprojekte machen. Und eben auch, ich mache mit denen da Computerspiele. Das heißt, ich mache so eine Art geführten Game Jam. Das heißt, das sind ja frisch, nicht gerade nicht mehr Schülerinnen und Schüler, sondern gerade fertig, sind gerade alle so in diesem, was mache ich denn jetzt und so, und ach ja, jetzt habe ich noch mal irgendwie hier ein Jahr Zeit, mich ein bisschen zu orientieren, so eine Orientierungsphase mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen und so ein bisschen so einer Prägung irgendwie im kulturellen Bereich. Und mit denen mache ich eben Spiele und gucke da, den Tools nahezubringen, wo man auch mit wenig Erfahrung irgendwie arbeiten kann. So, und darüber kam so eine Verbindung zustande zum Künstlerhaus. Das Künstlerhaus, eine Einrichtung, Verein in Dortmund. Ich glaube, auch so einer, müsste man jetzt mal genau nachlesen, aus so einer Hausbesetzung entstanden. Mittlerweile quasi ist dieses Haus so als Einrichtung in die Besitz, nee, wie heißt das, dieses Vereins übergegangen. Das heißt, die bespielen dieses Haus. Das ist eine alte Zeche, das alte Zechengebäude. Ich glaube, hier warst du schon mal mit. Es gibt da, man kann da im Keller, gibt es noch so einen alten Gang, der ist zugemauert, Oh aber da ja, ist, den habe ich kennengelernt. Mit den genau, da kann, hohen Wänden und ja, irgendwo ist genau. dann eine Mauer, die ins Nichts führt und Ja. da durfte man dann nicht weitergehen und so. Da gab es gruselige Geschichten. Ein Ja, sehr genau. stimmungsvoller Ort auf jeden Ja, Fall. genau, das ist auch, also ich mag das total gerne, dieses Haus. Insofern war ich ganz froh, dass das geklappt hat, dass da ja ich da rein durfte und im Grunde auch für ja, wie soll ich sagen, für relativ wenig Gegenleistung da einfach viermal im Jahr diesen Raum da bespielen darf und den da nutzen kann und so. Und wir hatten auch schon mal den Fall, dass dieser Raum, in dem wir dann normalerweise sind, dass der irgendwie voll war, und dann durften wir unten im Ausstellungsraum durften wir dann den Game Jam abhalten. Das fand ich auch sehr cool. Da war tatsächlich auch gerade eine Ausstellung, da waren irgendwie große Leinwände, so 2 mal 3 Meter Leinwände. Und da hatten wir dann auch so eine Story, wo da so ein bisschen der Clash zwischen Kulturbetrieb und den ja techniknahen, manchmal etwas weltfremden Menschen, weil dann irgendwie sagte ich so, ja, bitte setzt euch nicht so nah an die Bilder dran, seid bitte vorsichtig mit den Bildern hier. Und da kam dann darauf die Frage, wieso? Und dann ist mir auch nur eingefallen, ja, weil das Bilder sind. Irgendwie so, es war so. Aber wie gesagt, ich genieße das total, in so einer Umgebung zu sein. Ich habe das auch so ein bisschen, ja, bewusst gewählt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin froh, dass ich da gelandet bin, dass da Künstlerhaus dran steht, weil ich so mit meinem Technik-Background so ein bisschen vermeiden wollte. Ich denke immer so, ja, okay, wenn ich jetzt an der Uni einen Aushang mache, dann habe ich den Raum da voll mit lauter Softwareentwicklerinnen oder vor allem wahrscheinlich Softwareentwickler-Dudes so. Oder ich wollte so ein bisschen versuchen, zumindest das so ein bisschen aufzubrechen und eben auch diesen künstlerischen Aspekt da reinzubringen. Und da ich selber irgendwie, weiß ich nicht, der Programmierer Hansel bin, bin ich total froh, dass ich irgendwie da im Künstlerhaus gelandet bin. Und ab und zu kommt auch mal jemand von denen, also da wohnen auch Leute in dem Haus, die haben dann da ihre Ateliers, aber zum Teil auch Wohnungen. Ab und zu kommt auch mal jemand rein. Ich glaube, wir hatten einen auch mal bei der Vorstellungsrunde mit dabei, der dann irgendwie da ja, so einen Teil zumindest da mitgemacht hat und so. Und wir hatten, glaube ich, auch schon mal Leute, die sich die Ausstellung angeguckt haben und dann im Grunde eher zufällig bei uns da so durchgelaufen sind und uns so beäugt haben, wie wir da über den Monitoren gehangen haben. Ja, klingt ganz schön, vor allem, weil ihr jetzt ja dann auch als ihr in diesem Ausstellungsraum wart, ich stelle mir jetzt gerade so vor, als wärt ihr ja auch Kunstobjekte. Also dann sind ja Leute vorbeigekommen und konnten euch beim Erstellen von euren Werken zuschauen und ihr wart dann teils, also Künstler, Teil Kunstwerk. Also wenn man es mal auf so einer Metaebene irgendwie versucht auseinanderzudröseln, auf jeden Fall eine ganz spannende, interessante Konstellation. Ja, wir müssen es, glaube ich, noch so ein bisschen hinkriegen, ich sag mal, von den Geräten aufzublicken. Also, ich hab manchmal meine Kinder mit dabei und die kommen immer ganz still so in den Raum rein, weil das immer im Moment dann meistens so eine Phase ist, wo dann gerade intensiv gearbeitet wird und so. Also so diese, ich bin da so reingegangen mit so einer Idee von, jeder kann Spiele machen und das soll sehr zugänglich sein oder so. Und ich bin da auch immer noch dabei, aber so, das ist halt einfach so, die Realität von so einem Jam ist dann manchmal auch doch eine andere oder so. Oder ist das auch, du hast tatsächlich, ne, bei diesem Thema Computerspiele irgendwie immer noch so eine Hürde. Ich hab einen alten Freund, der mich mittlerweile da, das ist irgendwie so das Ritual, der holt mich dann da immer ab, schleppt dann bringt dann mich mit meinen Plörnern mit nach Hause. Ich reise da immer vormittags mit dem Bus an irgendwie, wenn das denn Samstag ist. Und mit dem habe ich früher, weiß ich nicht, Musik gemacht oder mache auch heute noch Musik mit dem, also auch irgendwie Kunsttechnik so, Theater gespielt mit dem. Und der hat auch dieses, ich weiß gar nicht, was ihr da macht. So, und der spielt auch Computerspiele. Also es ist so, wo ich immer denke, wenn man das mal so gemacht hat, der Schritt ist eigentlich so ein kleiner. Und ich erlebe das auch manchmal bei den Freiwilligen, also bei den FSJlerInnen, irgendwie so dieses sowas selber mal gemacht zu haben, selber irgendwie die Pfeiltasten in die Lage versetzt haben, so eine kleine Figur zu bewegen und das in 10 Minuten oder so das geschafft zu haben mit ein paar Zeilen Code, das ist manchmal so ein totales, das ist so ein totales Aha-Erlebnis. Das ist so ein, aber um da hinzukommen, und da habe ich auch gebraucht, selbst als Mensch, der irgendwie Codezeilen noch und nöcher irgendwie hin und her schiebt oder so, diesen Effekt mal zu haben, hat auch gedauert oder so. Und das irgendwie hat das Thema Computerspiele das an sich, glaube ich. Ich bin auch immer, was ich da auch immer finde, es gibt immer so dieses, gerade bei uns auch in der Softwareentwicklung, so dieses, es gibt so die Gurus und das Geheimwissen und auf der anderen Seite irgendwie so ein Bashing von so Script-Kiddies, die sich Sachen runterladen, die irgendwie, wo sie nur auf Knöpfe drücken. Und ich habe einfach gerade in diese ganzen Tools, die zum Teil auch wirklich auf Game Jams zugeschnitten sind. Also es gibt so ein Python-Skript, das generiert dir im Grunde einen Song für ein Videospiel. Oder es gibt so ein Tool, was dir so die klassischen Plattformer-Sounds irgendwie so random generiert. Da hast halt immer so die Coin, den Sprung irgendwie. Du hast irgendwie so einen Sound fürs Sterben, fürs Schießen. So. Das hast du alles. Das sind so kleine Tools, die einfach zu bedienen sind und wo Leute dann in die Lage versetzt werden, selber irgendwie so kreativ arbeiten zu können. Und das ist das, was ich hoffe, da irgendwie mit hinbekomme. Und eben nicht so dieses, ja, das ist Geheimwissen. So, oder ja, das ist, ja, wenn du dich keinen Bock auf Mathe hast, ja, dann vergiss es gleich. So, das versuche ich genau, das Gegenteil davon zu machen, irgendwie so. Ja. Wenn du so ein, also gerade jetzt diesen Mini-Game-Jam in Dortmund, wenn du den so planst, das hast du jetzt schon ein paar Mal ja gemacht, deswegen wird sich da sicherlich auch eine gewisse Routine so eingeschleift haben. Was sind so Schritte, die du jetzt im Hintergrund noch machen musst, bevor wir dann da hinkommen und einfach einen coolen Tag haben? Aber was musst du so an Vorbereitungsarbeit da machen, damit das so stattfinden kann? Lass uns da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Das ist gar nicht so viel. Also es ist so profan, ich schleppe da mehrfach Steckdosen an, 4 Stück, ich habe so Rollen, die passen alle in einen Koffer, ich habe eine Büchse, wo ich die Spenden sammle, so, das muss da sein, ich gucke, dass ich irgendwie Kaffee und gerade in diesen Zeiten, ihr werdet es verstehen, ich habe auch immer eine Rolle Klopapier noch extra dabei, weil ich gerade nicht weiß, das Künstlerhaus ist selbst organisiert, insofern muss man auch immer noch mal gucken, ob Klopapier da ist. Bis zum letzten Blatt, genau. So, das mache ich dann, bin ich da meistens so eine Stunde vorher da und stell den Raum irgendwie. Das heißt, es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber ich merke das tatsächlich auch bei den Seminaren, die ich mache für so einen geführten Game Jam, dass ich immer versuche, irgendwie so einen Raum zu gestalten. Also ich habe auch immer so eine, da, das habe ich jetzt da nicht bei dem Game Jam, aber immer so eine kleine Bücherecke oder so und auch so ein, versuche das so ein bisschen thematisch zu sortieren. In dem Fall stelle ich einfach für Arbeitsgruppen, für Teams irgendwie da die Stühle so auf, so wie ich es gerade habe. Dann versuche ich, dass die Leute den Raum schnell finden. Ich hänge Wegweiser auf und dann warte ich und harre den Dingen, die da kommen. Das heißt, wann starten wir? Es geht immer um 11 bis 22 Uhr, um 11 Uhr, 11:15 Uhr so. Bis dahin trudeln dann da so die Leute ein. Ich begrüße die und habe so ein paar Punkte, die ich dann da irgendwie sage. Ich erzähle ein bisschen was zum Künstlerhaus. Ich stelle nochmal die Frage, wer wisst ihr alle, was ein Game Jam ist? Wart ihr schon mal bei dem Game Jam? Erkläre, wie das ablaufen kann. Und im Grunde, was ich am Anfang gemacht habe, war eine Abstimmung zum Thema. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich im Grunde selber die Themen vorgebe, dass ich mir irgendwie so das mache. Tatsächlich ist das im Moment so mein, das mache ich selber oder ich spreche nochmal mit jemandem, hast du eine Idee oder was mir so die Woche davor einfällt, dass ich so tatsächlich drei Themen vorgebe, irgendwie, die es da gibt. Hast du mal ein Beispiel für ein besonders gutes Thema, wo du sagst, das eignet sich gut, vielleicht auch eins für eins, das funktioniert nicht so gut? Also mein Lieblingsthema war das Thema mit den Motten. Das lag aber tatsächlich auch daran, dass da irgendwie ein Raum abgesperrt war, weil es da irgendwie einen Ungezieferbefall gab und dann da sagt, bitte die Tür geschlossen halten. Und wir haben uns dann halt irgendwie vorgestellt, oh, was ist hinter diesem Raum, wenn wir diese Tür aufmachen? Und es war wirklich so eine Stunde lang, sind wir tatsächlich da gar nicht reingegangen. Am Ende sind wir da reingegangen, da hing eine Falle und da hing eine Motte und das war alles gar nicht so wild. Aber das war einfach ein super Thema, weil das ist beim Blut und Dare ist das immer so ein, das Thema zu finden, ist sehr schwierig. Und gerade da, wo so viele an so einer Themenabstimmung teilnehmen, gewinnen irgendwie immer so Themen, die sehr stark auf Spielmechanik oder auf irgendeine Mechanik hindeuten. Und ich habe immer das Gefühl, ein gutes Thema ist, weist gar nicht zwangsläufig auf ein Spiel hin. Also es gibt so ein Thema, weiß ich nicht, wir hatten, ich glaube, beim ersten Game Jam hatten wir das Thema Familie. So. Also einfach irgendwie ja, im Grunde ein Spiel, Thema, was ich gar nicht mit einem Spiel zwangsläufig in Verbindung bringe, weil man dann unterschiedliche Anknüpfungspunkte hat. So, wenn ich habe irgendwie Two-Button-Control, weiß ich nicht, oder ja, auch so irgendwie, was gibt es da? Es gibt immer so 2D-Plattformer. 2D-Plattformer, ja, aber auch, es gibt so Klassiker, die, glaube ich, schon zwei, dreimal auch so beim Blut und Dare drangekommen sind, irgendwie Connected Worlds oder so, wo man spürt schon so ein bisschen, man hat da schon so eine Spielmechanik. Vielleicht auch so ein bisschen so eine ausgefallene Spielmechanik im Hinterkopf, aber man hat so sehr stark, fühlt man sich so ein bisschen gedrängt auf so eine Idee und ja, das ist so das, wo ich dann gesagt habe, komm, ich probiere das jetzt auch mal. Ich versuche mal, gute Themen irgendwie rauszusuchen oder so. Ich werde auch nochmal wieder zu einem Theme Voting, wollte ich wieder hin. Warum ich das jetzt aber auch nicht mache, ist, dass ich im Moment versuche, dass so die Kennenlernphase, die nach meiner Anmoderation dann nämlich passiert, dass sie nahtlos übergeht im Grunde in die Arbeit. Weil wir hatten das irgendwie in der Gruppengröße, in der wir da im Moment immer sind. So, wir sind so, ja, mal 10 Leute, mal 20. So, in dem Bereich spielt sich das immer etwa ab. Da gibt es immer so diesen Moment, wenn ich einmal nochmal sage, so, und das sind jetzt die drei Themen, jetzt macht was dazu, dann habe ich nochmal einmal komplett den Fokus in der Runde und das unterbricht diese Teamfindung irgendwie. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, so, das ist das Thema, jetzt lernt euch kennen und guckt mal, ob ihr Themen findet. Und dann bin ich manchmal noch so ein bisschen dabei, weiß ich nicht, versuche Leute, die einzeln stehen, mal zu gucken, irgendwie trauen die sich nicht oder wollen die im Grunde an ihrem Projekt weiterarbeiten oder wie kann ich die noch, also ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, unterstützend dabei stehe oder so. Was ich auch nicht mehr mache, ich habe mal ein, zweimal tatsächlich selber auch an einem Spiel mitgemacht und obwohl ich tatsächlich danach, also nach der Anmoderation im Grunde mit meinem Job fertig bin, so ich schließe den Raum auf, stelle Steckdosen hin, habe ich gemerkt, es ist total schwierig, wenn ich selber in einem Projekt bin, so, weil es gibt dann doch immer noch, ganz profan die Frage, wo ist das Klo oder so. Und ich merke tatsächlich, es ist eine andere Rolle. Also wenn ich da bin, bin ich der Hansel, der irgendwie den Raum aufschließt und der für Fragen da ist. Auch wenn ich gar keine Ahnung habe, wo im Künstlerhaus jetzt keine Ahnung, neues Klopapier zu finden ist oder so. Aber ich bin derjenige, der da ansprechbar ist oder so. Der Master of Ceronomy Ja, sozusagen. genau. Ja, tatsächlich. Das, ja. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn alle da sind, du hattest jetzt ja auch schon so angedeutet, gibt es ein Thema, entweder vorgegeben oder das kann man auch irgendwie ermitteln oder es gab Vorschläge. Genau. Und dann gibt es eine Kennenlernphase. Kannst du noch mal erläutern, wie das abläuft? Da hast du dir ja, glaube ich, ein interessantes System entwickelt und auch immer mal wieder ein bisschen angepasst. Was steckt dahinter? Ja, im Grunde ist es so ein profanes, die Leute anzuhalten. Ah, das im Übrigen, die Leute anzuhalten, aufeinander zuzugehen und möglichst so viele Leute kennenzulernen in kurzer Zeit wie möglich. Also auch mal so durchzuwechseln. Im Grunde mal, ich mache das immer einmal. Ich mache es immer einmal diese ganz ösige Kennenlernsituation mache ich einmal vor. Ich glaube, die habe ich auch schon mal die Hand geschüttelt zum Vormachen. Irgendwie, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal bei dir gemacht. Dann so, hallo, ich bin der Moritz und dann ich bin deswegen hier, weil ich weiß, ich veranstalte Game Jams und ich bin Softwareentwickler und das kann ich so. Im Grunde geht es ja darum, dass die Leute rauskriegen, so, was wollen die anderen, was können die anderen, was bringen die für Fähigkeiten, für Fertigkeiten mit, irgendwie, oder auch für Interessen, um sich dann zu finden und im Grunde irgendwie ein gemeinsames Thema zu finden. Und wir wechseln dann so. Ja, im Grunde wechseln wir so ein bisschen durch. Ich glaube, ich hatte auch schon mal irgendwie nur so eine Tröte dabei, dass ich gesagt habe, so und jetzt nochmal wieder wechseln irgendwie oder sowas. Sowas probiere ich auch nochmal zu machen. Aber im Grunde ist es ja so ein Kennenlernspiel, aber ohne großes Spiel dabei. Es ist einfach, gebt euch die Hand und sagt Hallo. Also das einmal anmoderiert. Und dann haben sich wahrscheinlich irgendwelche Teams gefunden oder manche machen vielleicht was alleine oder es gibt das Team, was sowieso immer zusammen irgendwie arbeiten möchte. Ja. Und was passiert dann? Jetzt gibt es ein Thema, jetzt gibt es Leute, dann wird losgelegt. Im Grunde ja, dann wird losgelegt. So, es gibt, ich habe immer noch ein bisschen, also ich habe manchmal noch einen Rechner dabei, den ich dann irgendwie zur Verfügung stelle oder so. Aber im Prinzip, ja, dann wird losgelegt. Die Leute setzen sich zusammen. Es ist halt, es kommt immer darauf an, was für Menschen da hinkommen. Und wir sind an so einem Punkt, wo wir sagen, würde ich sagen würde, wo wir so 50%, 70% so, ich sag mal, Regulars da haben. Also Leute, die irgendwie immer wiederkommen und die sie auch schon so ein bisschen kennen. Und zudem habe ich auch den Eindruck, relativ stark so ein, ja, so eine Technikerrunde. Im Moment so. Das hat sich auch noch, glaube ich, noch so ein bisschen verstärkt. Wir haben ein paar Leute dabei, die tatsächlich auch in der Spieleindustrie arbeiten, aber da auch so als ProgrammiererInnen irgendwie. Also Techniker meinst du jetzt in Abgrenzung zu Musikern, Genau, Grafikern, Leute, Musiker, die coole Grafiker. Ideen haben, Ja. zum Beispiel? Genau, so. Ich glaube, da sind wir ein bisschen stärker ausgeprägt irgendwie. Wir haben so auf der Musikschiene haben wir Leute dabei und wir haben tatsächlich auch so ein paar Autodidaktinnen dabei, irgendwie, die aus einem ganz anderen Beruf oder aus einer ganz anderen Vorerfahrung kommen, aber zum Teil schon irgendwie seit 10 Jahren alleine für sich Spiele machen. Und da kommen, ich bin immer ganz fasziniert, da kommen so ganz eigene Sachen raus, habe ich immer so den Eindruck. Und bei so ein paar Leuten habe ich auch so den Eindruck, das ist für die tatsächlich mal so, also so da habe ich zumindest bilde ich mir das ein, mal sowas gefunden zu haben, wie diesen Ort, wo sie andere Menschen treffen, die das teilen, was sie jahrelang so alleine für sich gemacht haben, das da zu finden. Das hoffe ich zumindest, dass es das so ist. Also das typische Nerdtum, so, wenn man so die ganze Zeit zu Hause vor sich hingewurschtelt hat und endlich mal auf Leute trifft, die Ja. genau das gleiche abgefahrene Hobby haben oder vielleicht eine obskure Programmiersprache oder ein ganz seltsames Ja. Framework dann auch beherrschen oder zumindest sich dafür interessieren. Ja. Kannst du denn mal, hast du irgendwie sowas entdeckt, was so eine typische Arbeitsweise ist von den Teams? Also wie gehen die vor? Überlegen die sich erst eine Idee? Machen die erstmal einen Rechner auf und programmieren irgendwas? Wie organisieren die sich? Teilen die Arbeit auf? Oder wie sind so unterschiedliche Arbeitsabläufe, wie das in den Teams dann abläuft? Hast du da so einen Einblick? Naja, also was ich selber auch, also an Jams, wo ich teilgenommen habe, so kenne, ist tatsächlich so dieses, also zum einen, du sagst im Grunde, was du mitbringst, irgendwie an Fähigkeiten. Du sagst aber auch, was du gerne machen möchtest, weil du als so ein Jam bietet dir ja auch die Möglichkeit zu sagen, ne, ich will heute mal Grafik machen. So, obwohl ich jetzt nicht. Also das Ding ist ja, du kannst das komplett laienhaft ja auch angehen, so. Oder du kannst sagen, ich mache halt meine Programmer-Art. Also ich bin eigentlich Programmierer und weiß ja nicht, zeichnerisch nicht begabt. Auch nur ein blödes Klischee, aber egal. So, und sag jetzt, heute will ich das mal machen. Oder heute will ich mal Musik machen. Kann mir vielleicht auch jemand zeigen, wie man das macht? Du hast da irgendwie ein Keyboard mitgebracht. Kannst du mir das erklären? Also es gibt schon, habe ich so den Eindruck, so ein Versuch in so einem Team, so eine Rolle zu finden. Und das kann auch sein, eine Rolle auszuprobieren. Irgendwie. Ich mache das mit den Freiwilligen im FSJ, mache ich tatsächlich, mache ich auch so eine Aufstellung. Ich zeige so, das sind so die typischen oder das sind so Rollen, die es gibt, wenn ein Spiel entwickelt wird. Worauf hättet ihr Lust? Und dann versuchen die sich da so ihren Platz zu finden. Und im Grunde ist das bei dem Minigame Jam genauso. Und ich habe auch schon am Berliner Minigame Jam, was so namentlich und auch vom Ablauf her ein Vorbild im Grunde von meiner Veranstaltung ist irgendwie, da habe ich teilgenommen und habe tatsächlich gesagt, ja, nee, ich bin Programmierer, aber heute mache ich die Sprites. So, Punkt. Irgendwie. Und wenn du dann so eine Einigung hast, dann wird häufig im Grunde ja an einer Idee entwickelt. Und bei einem Game Jam ist es meistens so ein, ne, also wenn man es richtig machen will, wobei ich nicht sagen würde, das kannst du richtig machen, ist es so ein Runterdampfen auf eine Kernidee, weil mehr kriegst du hier bei Mini-Game Jams sind es jetzt, was haben wir denn da, so, was weiß ich, 8 Stunden etwa, die man so Zeit hat, da zu programmieren oder zu zeichnen oder zu erstellen, Musik zu machen, so. Da kriegst du eine Skizze fertig und da versuchst du eine Idee zu entwickeln. Und trotzdem gibt es aber dann immer in so einer Findungsphase im Grunde so ein Brainstorming und so ein, ja, das können wir noch machen und das können wir noch machen. Ich habe einmal, das war eins der beiden Male, wo ich selber teilgenommen habe an so einer Gruppe. Da haben wir irgendwie Schach mit anderen Regeln entwickelt, war so die Idee. Und wir hatten auch jemanden dabei, der irgendwie krasse 3D-Modelle gemacht hat, irgendwie da von den Schachfiguren. Und am Ende hatten wir dann, damit wir eine lauffähige Version irgendwie an den Start kriegen, also wir hatten, ich weiß gar nicht, man konnte irgendwie Skillpunkte konnten die Figuren kriegen und die konnten zufällig irgendwie ihre Zugpattern wechseln und so. Das war alles da drin. Und damit wir am Ende dann unsere lauffähige Version zusammen hatten, hatten wir dann im Grunde Schach mit den klassischen Regeln und einer Diskokugel. So, irgendwie. Ja, aber das beschreibt im Grunde vielleicht auch ganz gut, wie so ein Prozess laufen kann. Also du hast so ein Arbeiten an diesen Ideen, so ein Ausprobieren an diesen Ideen und dann so der Versuch, das runterzudampfen, weil was ich finde, was so am Ende, wir machen immer eine Abschlusspräsentation, was ich finde, was auch immer so ein schönes Ding ist, im Grunde die Ergebnisse zu feiern. So, und da können die Ergebnisse können sein, der Rechner stürzt jedes Mal ab, wenn ich dieses Scheißspiel starte oder so. Und das Ergebnis kann auch sein, ich hab irgendwie die ganze Zeit an einem coolen 3D-Modell gearbeitet oder so. Das ist einfach, also es gibt so, das hab ich mir bei den Berlinern irgendwie so mitgenommen, die haben gesagt, Leute, ich sag euch, stellt das am Ende vor. Also ihr könnt natürlich, ihr müsst nicht vorstellen oder so, wenn ihr der Meinung seid, okay, das ist hier irgendwie, aber ihr werdet euch, wenn ihr nicht vorstellt, ärgern, wenn ihr die Ergebnisse der anderen Leute seht und seht, Mensch, ja, dann hätten wir ja auch vorstellen können. So, und das einfach im Grunde auch alles rauszupopeln, was die Leute gemacht haben, weil manchmal entstehen irgendwie Sachen, die es dann nicht ins Spiel schaffen oder so. Und das ist auch nochmal so ein, ja, auch so Teil vielleicht auch meiner Aufgabe, dann so am Ende nochmal zu sagen, ja, hier, warte mal, und du hast erzählt, das hast du auch gemacht. Kannst du das nicht auch nochmal zeigen? Oder kannst du das nicht auch nochmal zeigen? So, das finde ich, das gehört für mich im Grunde auch so mit dazu, weil, ja, im Grunde, du beschäftigst dich mit was, hast ein Ergebnis, oder hast einen interessanten Prozess erlebt, zumindest, und kannst darüber berichten und das am Ende nochmal wertzuschätzen, auch in so einer Runde. Völlig unabhängig davon, ob das jetzt. Also, es gibt jetzt, wir machen auch keine Bewertungen da irgendwie oder wir machen auch kein Ranking oder so. Das ist jetzt bei so einem Ludum Dare ist das ein bisschen was anderes. Aber das ist halt jetzt bei diesem Minigame-Champ ist das nicht so. Ich muss auch sagen, diese Präsentation am Ende so aus Teilnehmersicht hat auch noch ein interessantes dramaturgisches Moment. Wenn man so diese Zeit noch vor Augen hat, okay, um 20 Uhr war das ja, glaube ich, immer, da wird präsentiert und dann läuft auch so ein innerlicher Countdown runter. Okay, jetzt haben wir noch 2 Stunden, aber bis auf eine grobe Idee, auf vielen Zetteln haben wir noch nichts. Lass mal in die Pötte kommen und dann ist natürlich deutlich mehr Werft dann in der Arbeit, wenn ich weiß, oh Gott, ich muss ja jetzt gleich was zeigen. Also lass uns irgendwas machen, was wir irgendwie zeigen können. Und das entfaltet noch mal so ein bisschen mehr kreative Möglichkeiten. Und man kloppt es da nicht sofort in die Tonne, sondern guckt einfach, was kann ich jetzt in der Zeit mit meinen beschränkten Mitteln denn eigentlich noch da machen? Und wie du es schon so angedeutet hast, weniger, weniger, weniger. Also man kommt immer, oder zumindest bei den ersten Jams war das immer so der Fehler, man denkt einfach zu viel erstmal nach. Und am Ende stellt man fest, man kriegt das sowieso alles nicht realisiert, sondern muss sich da wirklich auf ganz wenig dann beschränken. Aber das sollte dann in irgendeiner Form auch funktionieren oder die Idee zumindest erkennbar zeigen, in welche Richtung es so gehen sollte. Und ich finde es auch, dass die Abschlusspräsentationen nochmal wichtig sind, weil sie nochmal so ein Gemeinschaftsmoment sind. Vorher ist man irgendwie so in den Gruppen und die Gruppen sind auch so irgendwie für sich. Ab und zu läuft man mal so ein bisschen rum. Ich erinnere mich auch noch an eine schöne Szene, wo dann auch mal Teilnehmer Kuchen gebacken haben und mitgebracht haben. Ja, relativ regelmäßig haben wir jetzt, ne? Also haben wir da Kuchen dabei, Dann kann man da noch mal ein Stückchen Kuchen essen, guckt so bei den anderen, aber man irgendwie ist man schon so für sich. Und am Ende sieht man dann noch mal, ach, das haben die ganze Zeit gemacht, oder ach, da kommt der Sound her, den ich die ganze Zeit da hab klingeln hören. Und kriegt dann überhaupt mal so eine Vorstellung, was man vorher vielleicht nur so im Augenwinkel oder durch so Vorbeigehen dann so ein bisschen wahrgenommen hat, kann man da dann nochmal erleben. Und es ist tatsächlich dann so ein schöner Abschluss des Tages am Ende, wenn man da was fertig hat und präsentiert hat. Und teilweise ergeben sich ja dann da noch Anschlussprojekte oder man kann irgendwie noch was weitermachen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber der reguläre Game-Jam-Tag würde dann an der Stelle enden, ne? Ja, als ich das Ding so konzeptioniert habe oder mir da so den Plan dafür überlegt habe, dachte ich, ja, danach kommt dann das Socializing irgendwie so, da wird dann noch gemacht und gehen wir denn noch nach nebenan, irgendwie in Sissi King Kong und so, das ist ja am Hafen da irgendwie. Ich habe immer, also vielleicht ist es auch mal, also ist es bei mir so, aber ich habe den Eindruck, danach ist auch so die Luft raus irgendwie und es passiert gar nicht mehr so viel oder so. Wir haben jetzt mal, es gab dann mal so ein bisschen die Meldung, ey, lass uns doch danach mal ein bisschen zu machen, ein bisschen mehr machen und noch mal ein bisschen die Spiele auch ausprobieren oder so. Also vielleicht liegt es auch an dass ich danach dann durch bin irgendwie, dass wir das jetzt nicht so häufig gemacht haben. Da probieren wir gerade so ein bisschen dran rum. Aber im Grunde finde ich auch so, ist diese Abschlusspräsentation ist so ein schöner, ja, wertschätzender Abschluss irgendwie von dem, was da gemacht worden ist. Wenn wir jetzt, vielleicht hört der ein oder andere zu und sagt sich, ah ja, vielleicht könnte ich mir das vorstellen, da so teilzunehmen. Was würdest du sagen, für welche Art von Menschen ist das eine gute Veranstaltung und für wen klappt das eher nicht so gut? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin da. Ich bin da so reingegangen, so, ey, jeder und jede kann das machen, so. Ja. Und habe auch immer nach Tools gesucht, die irgendwie Menschen, den du denen an die Hand geben kannst und die schnell funktionieren, so. Und ich glaube auch nach wie vor, dass Videospiele eine Ausdrucksform sind, die für viele Menschen irgendwie funktionieren kann, so. Und insofern würde ich sagen, was auf keinen Fall ein Hindernis ist irgendwie so, dass das Skill-Level, die Fähigkeiten oder das, was man da macht, weil zum einen hast du die Möglichkeit, also ich glaube, dass du, wenn du da hinkommst, immer irgendwas einbringen kannst, weil das Schöne an Videospielen ist, dass es eben aus sehr vielen Teilen besteht. Du kannst Musik machen, du kannst eine Geschichte erzählen, du kannst ja Grafik machen, du kannst dir Regeln ausdenken, du kannst irgendwie versuchen, Stimmung auf unterschiedliche Weise zu produzieren, also hervorzurufen. So, du kannst dir Gedanken darüber machen, wie kann ich einen Raum gestalten oder so. Ihr habt ja, also du hast jetzt mehrfach auch schon so mit Hardware-Sachen gearbeitet oder so, wo ich mir auch schon, vorstelle, okay, wir sind da in diesem Künstlerhaus. Ich habe auch schon immer mal so die Idee gehabt, lass mal eine Ausstellung machen mit den Sachen, die wirklich greifbar sind oder. Zweifelsfall stellen wir auch eine Spielekonsole hin mit allen anderen Spielen, die mit Bildschirm, Tastatur, Gamepad funktionieren. Aber was einfach Spiele mit sich bringen, ist, dass du dich in vielen Bereichen einbringen kannst. So. Und wenn du da Lust drauf hast oder wenn du da dir das angucken möchtest, so einen Prozess, dann ist egal, glaube ich, mit was für einer Fähigkeit du in den Bereich reinkommst. Und es ist tatsächlich auch, es ist ja auch so ein abgeschlossener Rahmen. Es ist halt einfach nach diesen paar Stunden vorbei oder nach den 48 Stunden oder nach der einen Woche. Und du kannst einfach sagen, okay, und danach kommt es in die Tonne. Das wird einmal nochmal gefeiert und dann kommt es halt in die Tonne oder in die Schublade und ist eine der, weiß ich nicht, 5000 Spieleideen, die du noch hast. Oder auch die eine einzige Spieleidee, die du mal gemacht hast, wo du das ausprobiert hast. Es ist einfach, ja, es ist auch vorbei. Gehst da keine Verpflichtung ein oder so. Es ist einfach, du kommst diesen Raum zur Verfügung gestellt, du kommst die Zeit zur Verfügung gestellt. Klar, du musst sie auch haben, ne? So, auch da, also das ist ja auch so eine Sache, irgendwie, es hat nicht jederzeit sich 48 Stunden oder die Möglichkeit, sich 48 Stunden um die Ohren zu schlagen und irgendwie Spiele zu machen oder so. Allein deswegen habe ich auch schon versucht, da einen Mini-Game-Jam draus zu machen und das möglichst kurz zu machen. Und selbst da, ne, das kann nicht jeder so einen Samstag opfern. So, insofern, ne, auch das ist vielleicht eine Sache, wo es für Leute nicht möglich ist. So, aber prinzipiell, du hast diesen Raum, du hast diese Zeit und am Ende feiern wir das nochmal irgendwie, was du da gemacht hast. So. Und das ist das Angebot und das ist die Einladung. Und ich glaube, dass du da. Und ich versuche das so zu gestalten, dass du da das mit Leuten zusammen machen kannst, dass du da aber auch hinkommen kannst und sagen kannst, so ich möchte was Eigenes bauen und ich zeige das am Ende da. Du kannst auch dein, das ist ja auch was, also wir haben jetzt auch keine strengen Regeln so von, du musst jetzt an einem dieser drei Themen, wir haben immer drei Themen, du musst an einem der drei Themen arbeiten. Ich mache da immer noch den Hahaha-Knaller-Joke da draus. Also du musst eins, das es gibt die harte Regel, du musst eines der Themen, zwei der Themen, drei der Themen oder keins der Themen irgendwie in deinem Spiel vorkommen lassen, Ja. so. Und das ist aber auch so. Und du kannst auch dein eigenes Projekt mitbringen. Also wenn du was hast, wo du länger dran arbeitest, ich glaube, wir haben irgend so einen Menschen, der irgendwie so ein Tool für so generative oder sich verändernde Musik in Spielen hat, so die so, ne, und der, das haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal dann auch so da so an der Weiterentwicklung teilgenommen, irgendwie oder so. Oder jetzt im Discord gerade irgendwie da, also in unserem, ja, haben wir jetzt eingerichtet, da so ein Discord-Server, so eine Plattform, wo wir uns da noch außerhalb des Minijams austauschen. Da haben wir gerade Bilder von so einer Doom 3D-Engine irgendwie, die da jemand irgendwie aus dem Boot, also selbst baut und so. Und so solche Sachen auch zu teilen. Also ist ja auch ein großer Bereich in diesem, ja, in diesem Games-Ding. Ich schreibe meine eigene Engine, ich schreibe mein eigenes Spielesystem, ich schreibe mein eigenes Regelwerk irgendwie. Habe ich die Frage beantwortet? Ich weiß nicht. Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ja. Wie sieht es denn da so mit dem Geschlechterverhältnis aus? Wie du Ja. sagst, es ist erstmal quasi für jeden offen. Hatte ich den Eindruck, dass es doch wenig weibliche Teilnehmer gab? Oder waren das nur die Tage, wo ich da war? Und wenn nicht, woran liegt es, dass es da so ein Missverhältnis gibt, wie ja auch in vielen anderen Bereichen im IT-Bereich? Das ist schade. So, und das ist, ich bin da auch, ich merke auch, ich würde da gerne mehr tun. Ich weiß im Moment aber gerade nicht, wie ich das machen kann, weil ich glaube, dass sowas eine bewusste Förderung braucht. Also ich habe immer mal so die Idee gehabt, mir da jemanden, also wenn ich da jemanden finde, eine weibliche Person, die da mit mir diese Rolle übernimmt, das da anzuführen oder so, dann wäre das noch was ganz anderes, weil was bin ich? Ich bin irgendwie so ein Vertical Developer Dude irgendwie oder so, jetzt spreche ich an irgendwie. Und klar kann ich sagen, ich versuche da möglichst offen zu sein und inklusiv zu sein, aber es ist natürlich irgendwie, es bildet sich immer ein Biotop. Und es ist auch so, es ist, wer hat die Zeit und wer hat die Möglichkeit und wer ist es gewohnt, sich so einen Samstag freizunehmen und sich mit so einem Technikkram auseinanderzusetzen irgendwie. Also das ist im Grunde ist es auch eine Frage von Privilegien und Gewohnheit irgendwie. Und da sind wir da ganz drin irgendwie. Also ich gucke mal, ich habe ja hier so ein Pixel Art hier gemacht von den Menschen, wie ich mir so vorstelle, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, diverser als das. Also ich habe hab schon den lahmen Witz gemacht. Wir sind irgendwie so ein Safe Space für Männer irgendwie. Was natürlich eine blöde Verdrehung von diesem Begriff ist, irgendwie. Egal. Also ja, es ist so. Wir haben da auch diesen In Anteil. den FSJ-Kursen ist das da genauso? Gibt es da auch schon mehr Nee, Interesse von nein, Jungs als von Mädchen? nein, absolut nicht. Also da ist zum einen die Situation, dass da das FSJ-Kultur generell überproportional weiblicher ist und selbst wenn man das aber rausrechnet, kann man das so nicht sagen. Nein, das Interesse ist da nicht geschlechtsspezifisch irgendwie. Und es ist auch so, wenn man jetzt mal so das klassische Vorurteil, ja, aber hier Programmierung oder so ist ja nichts. Ich habe immer in jedem, also ich bin mir, ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe in jedem der Seminare, die ich bisher gemacht habe, immer ein, zwei junge Frauen mit dabei, die sich explizit mit Programmierung auseinandersetzen, die explizit sagen, ich möchte ein eigenes Spiel machen. Ich habe bei den, ich weiß, kennst du den Pico 8? Das ist so Ja. ein, der Pico 8 ist so ein, ist so eine, ja, ist so eine in sich geschlossene Game Engine. Relativ runtergebrochen, pixelig, relativ einfach und es ist so ein bisschen so ein Ding von, man kann noch so jedes Bit, jedes Pixel einzeln in die Hand nehmen und von links nach rechts schieben oder so. Also man ist da sehr. Es lebt so diese Beschränkungen an allen Ecken und Genau, Enden. Also da genau. ist ja die Auflösung, die Anzahl der Farben, die Größe des Quelltextes, das ist ja alles beschränkt. Und ich glaube, darüber entfaltet es eben auch so eine gewisse Kreativität und es ermöglicht es auch, dieses Ding zu verstehen vollständig. Also es ist in sich irgendwie nicht so überkompliziert, als dass man da unglaublich lange bräuchte, um alle Details dann zu verstehen. Das kriegt man schon so irgendwie hin in ein paar Ja, Tagen. und dennoch ist es, programmiere jetzt mal was in Lua. Du hast noch nie gesehen, was if und else und Vorschleifen sind. Setz dich mal hin und mach mal. Und man kommt da relativ schnell zu diesem Aha-Effekt. Und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt vier, fünf dieser Seminare gegeben, jedes Mal junge Frauen da sitzen, die mit Begeisterung dieses Tool bedienen. So. Und insofern, ja, was, wie, das ist ein vielschichtiges Problem. Das erlebe ich, weiß ich nicht, in meiner Arbeit als Softwareentwickler. Es ist immer so eine Annahme von, ich hab das Gefühl, du bist Frau, als weibliche Person irgendwie in der IT, musst du immer mehr leisten, um im Grunde die gleiche Anerkennung zu ernten. Und sowas wirkt sich dann auch aus. Und es wirkt sich dann auch aus, im Grunde auch im Bock, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, sich sowas auszusetzen, weil man muss immer mehr beweisen, irgendwie so. Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn man als Frau alleine oder zu zweit in so eine reine Männerdomäne dann reinkommt. Es mag noch was anderes sein, wenn schon mal so zwei, drei, vier da sind und man wäre dann nur noch eine zusätzliche. Es ist, glaube ich, so dieses Wellenbrecherphänomen. Und mir ist auch wieder gerade aufgefallen, also wir sind jetzt ja auch wieder zwei männliche Ja, Personen, die klar. darüber reden, ne? Ja, und die, weiß ich nicht, die trotz Corona Zeit haben, einen Podcast zu starten, weißt Ja, genau. du so. Ja. Es ist eine Sache also ich glaube, man muss da aktiv machen, und ich glaube, man muss da Raum zur Verfügung stellen, Also weibliche Person, die ihr das hört, fühlt euch angesprochen, ihr seid gewollt, ihr seid erwünscht. Wir freuen euch, ja, wenn ihr gut. da bei dem nächsten Game Jam mit dabei seid. Guckt es euch mal an, die Nerds, die sehen nur so komisch und böse aus. Die sind aber eigentlich alle ganz lieb und nett. Gut, ja, der nächste Game Jam, der findet statt am 9. Mai. Also richtig. Jetzt bald. Mhm. Und der soll jetzt ein bisschen anders ablaufen oder ich denke mal komplett anders ablaufen als das, was wir gerade so beschrieben haben. Was ist denn diesmal anders? Naja, wir werden uns nicht im Künstlerhaus treffen. Wir sind zwar nur eine kleine Gruppe, aber mit der aktuellen Situation habe ich mich eigentlich relativ schnell entschieden zu sagen, das Ding wird online stattfinden. So bei allem, ja, genau, Punkt. Irgendwie. Ich habe auch gedacht, ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Es ist ein interessantes Experiment. Warum soll ich da jetzt irgendwie eine Veranstaltung vor Ort machen, weil im Grunde es eine Situation ist, wo im Grunde ja alle Formen von Treffen mit mehreren Menschen einfach keinen großen Sinn macht, wenn man sich das klemmen kann. So. Und insofern habe ich gedacht, ja, dann ist das Ding ganz klar, ist es online irgendwie. Und genau, und das werden wir jetzt versuchen. Und tatsächlich habe ich das jetzt erstmal angekündigt, das machen wir so. Es gibt einen Discord, das war im Grunde so auf Initiative einiger Teilnehmenden da so entstanden. Ja, wir treffen uns immer hier im Discord, lass doch mal einen Discord machen. Wir so, okay, machen wir mal einen Discord. Ansonsten läuft so die Anmeldung viel über Meetup. Fällt mir dabei gerade ein, so bei dem Game Jam. Das spielt jetzt da gar nicht so eine große Rolle. Und jetzt werden wir mal sehen, wie wir uns darüber diesen Game Jam organisieren können. Ich habe ja gerade davon gesprochen, so, dass es so darum geht, so einen Raum zu gestalten, irgendwie, in dem man da arbeiten kann und in dem man sich da treffen kann. Und da bin ich tatsächlich gerade auch noch so ein bisschen am Überlegen, wie man das überhaupt herstellen kann. Also generell, wie man so ein gemeinsames Arbeiten irgendwie schaffen kann oder auch so ein gemeinsames eben Rücken an Rücken sitzen irgendwie oder so, weil es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, ne, zum Teil hast du erst bei der Abschlusspräsentation irgendwie so dieses Gefühl von, oh, ach ja, deswegen, das war der Sound. Und ich habe schon so den Wunsch, dass es irgendwie so eine Möglichkeit gibt, dass man auch zwischendrin mitkriegt, da passiert noch mehr. Ich finde tatsächlich Discord insofern, das schafft so ein bisschen ganz technisch, es gibt da mehrere Räume, wo du irgendwie miteinander in Voice-Chat gehen kannst. Video haben wir ja gerade auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, haben wir noch gar nicht uns angeguckt, ob sowas auch geht, also Videokonferenz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mindestens für die Anfangsveranstaltung und im Grunde für die Präsentation am Ende ja auch irgendwas braucht, wo du dich irgendwie zumindest von Angesicht zu Angesicht siehst. Und sowas möchte ich da gerne machen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie im Grunde nochmal im Vorfeld testen. Wir haben jetzt hier sowas über so Lösungen wie Jitsi, Skype, Zoom irgendwie gesprochen. Sowas muss ich da noch vorbereiten. Es wird auch die Frage sein, wie kann man sich so zu Themen finden. Was man natürlich auch nochmal machen kann, ist so ein bisschen links und rechts zu gucken, wie macht das denn so ein Online-Jam? Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, und das ist mir jetzt so, ist mir heute so, als ich so über den Ludum Dare nachgedacht habe, es gibt so ein Buch, so How to Survive a Game Jam oder so, und das ist sehr stark, kommt glaube ich auch so aus dem Ludum Dare-Umfeld oder aus diesem Online-Game-Jam-Umfeld. Und da ist ganz viel das Thema, wie bereite ich mich persönlich auf diese 48 Stunden eines Game Jams vor, wie arbeite ich, aber das beschreibt ganz häufig ein Alleine-Arbeiten, das finde ich ganz interessant, da habe ich irgendwie so das Gefühl, fände ich eigentlich schade, wenn es das wäre, so, also vielleicht kann ich so ein bisschen was von diesem Raum, den ich da im Künstlerhaus habe, irgendwie versuchen noch mit zu transportieren, weil es gibt dann auch bei Online-Jams so dieses Thema der Kollaboration. Ich weiß tatsächlich, ich habe auch noch keinen Online-Game-Jam mitgemacht, wo ich mit anderen Menschen kollaboriert habe oder so. Also vielleicht gibt es das da auch. Ich habe das so von den Erfahrungen kenne ich das immer viel so, dass dann da Bilder hin und her geschickt werden oder Sounds hin und her geschickt werden, und so ein bisschen zugearbeitet wird. Ja, müssen wir mal gucken, das müssen wir ausprobieren. Ich bin auch mal gespannt auf die Teilnehmendenzahl. Ich habe so mit einem Auge der Minigame Jam in Berlin. Ich habe die noch, muss sie mal fragen. Die haben das auch über Discord gemacht und ich habe da an dem Tag, ich konnte nicht teilnehmen, aber habe an dem Tag in den Discord geguckt und das sah so aus, als wären da nicht sehr viele Leute da gewesen. So, mal gucken, wie das bei uns, Was wie heißt das. das? Wie viele ist nicht viele? Ja, also ich meine, ich bin auch immer bei den, es gibt so einmal im Jahr zum Amaze Festival, zu so einem Games Festival gibt es dann immer den, und da sind das dann irgendwie über 100 Leute. Und ich war aber auch schon mal außer der Reihe da und da sind das dann trotzdem irgendwie 30, 40, 50 Leute, also nochmal andere Zahlen als das, was ich da im Künstlerhaus hier in Dortmund habe. Und ich hatte den Eindruck, aber wie gesagt, ich habe es gar nicht, hier müsste ich mal nachfragen tatsächlich, wie das so bei denen war. Hatte den Eindruck, da waren 10 Leute oder so irgendwie. Also ein, zwei Projekte. Wie gesagt, ich muss das mal gucken. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, darauf muss man es halt auch abstimmen. Also vielleicht wird das auch eine sehr, ja, vielleicht eine Veranstaltung, wo die vier, die sich dann da treffen, sagen, okay, was machen wir denn jetzt zusammen? Oder machen wir jetzt alle mal alleine irgendwie und am Ende treffen wir uns dann nochmal irgendwie und zwischendurch auch noch so ein bisschen? Vielleicht skaliert es auch nicht gut online. Also es kann sein, dass es vielleicht mit 4, 5, 6 Leuten besser wäre als jetzt mit 10, 20, weil man eben noch so ein eher ein Gefühl der Nähe hat mit einer überschaubaren Gruppe als jetzt bei einer so großen Gruppe, die dann auch noch verteilter ist. Wie sieht's denn aus? Also die Tools, die du jetzt so genannt hattest, die scheinen mir irgendwie so aus so einer Businesswelt zu kommen. Es gibt doch auch virtuelle Spielwelten. Ich denke jetzt irgendwie an sowas wie Minecraft oder World of Warcraft oder früher Second Life, wo ja irgendwie solche virtuellen Welten ja schon mal konstruiert wurden, auch mit viel Energie. Und denkst du, da gäbe es Anknüpfungspunkte oder Möglichkeiten, sowas auch zu benutzen? Ich hab das tatsächlich im Kopf. Also ich habe da tatsächlich überlegt, ich hatte, glaube ich, bei uns da in dem Discord auch so die Frage gestellt, was ist sowas, was hat jeder oder jede, was kriegen wir ans Laufen irgendwie oder so? Und da wäre, ja, bei Minecraft weiß ich gar nicht. Aber tatsächlich fänd ich das interessant. So gerade jetzt in so einer Zeit, wo alle Leute in der Bude hocken und im Grunde wenig persönlichen Kontakt haben, irgendwie vielleicht sowas tatsächlich auszuprobieren. Aber ich habe noch nicht, mir ist noch nicht das Online-Spiel irgendwie die Idee gekommen, was man da, was wir alle haben oder was auch irgendwie, weiß nicht, es gibt Minecraft, das im Browser läuft, das habe ich mir mal angeguckt irgendwie oder so, aber das macht auch nicht den Eindruck, als würde das funktionieren. Aber tatsächlich, ich hätte da Bock drauf, das so zu probieren. Ich habe da, ja, also wenn es da eine Idee gibt, irgendwie, was so ein Ding ist, was im Grunde, weiß nicht, wir haben ja gerade gesprochen, Jitsi ist, ich schicke einen Link rum und dann funktioniert das. Irgendwie, ich klicke da drauf und dann bin ich in der Konferenz. Ja, was mir bisher immer noch bei diesen Räumlichkeiten so fehlt oder bei den Konferenzsystemen, ist so dieses Gefühl für den Raum. Und du hattest ja auch schon gerade am Anfang gesagt, dass es dir sehr wichtig ist. Es gibt die eine Ecke, wo die Bücher stehen, die andere vielleicht, das ist die Küche, dann gibt es das Klo, den Flur. Und diese Räumlichkeiten werden meist in diesen Szenarien entweder so notdürftig irgendwie abgedeckt. Also vielleicht könnte man sowas auch durch unterschiedliche Räume realisieren. Aber also ich denke so gerade an meine Zeiten so weiß ich nicht, Second Life, das ist ja irgendwie, glaube ich, auch schon so 10 Jahre oder so her. Aber da hatte man das Gefühl, da stehen so ein paar Leute und wenn ich zum Beispiel dahin gehe, dann wurde das Gespräch, was die geführt haben, das wurde lauter. Und ich habe eher das Gefühl gehabt, ich war an diesem Ort, als ich das bei so einer Videokonferenz habe. Gleichzeitig hat das eben auch noch dieses spielerische Element und ich könnte mir zusätzlich vorstellen, wenn man jetzt sowas wie Minecraft oder etwas in der Richtung nimmt, dass man aus dieser Szene eben auch noch Leute interessieren könnte, die sich vielleicht nur so ein bisschen fürs Spiel programmieren interessieren, aber eher so aus der Gamer-Szene generell kommen. Also da wäre vielleicht noch Potenzial, was man da nochmal abschöpfen könnte. Ja, ist es, aber ist es mein, also wenn ich so drauf gucke, ist meine Idee schon, ja, Minecraft könnte das sein. So. Ich selber habe es wenig gespielt. Ich habe es tatsächlich jetzt mal ausprobiert. War dann so ein bisschen von diesem, es gibt irgendwie zwei verschiedene Clients, weil der eine geht mit Mobile und der andere läuft auf allen gängigen PC-Betriebssystemen irgendwie. Und es ist, ich weiß auch, es ist ja auch nicht komplett kostenfrei. Es gibt dann irgendwie noch so eine abgespeckte Variante, die man dann, was weiß ich, zum Beispiel auf dem Raspberry Pi mit dabei ist oder so. Was ich noch kenne, was so häufiger im Bildungsbereich noch eingesetzt wird, ist wohl Mine-Test, nennt sich das. Aha. Das ist so eine Reimplementierung von Minecraft, Ah, die okay. im Grunde, also die ist Open Source, da kann man auch einen eigenen Server aufsetzen, die viele der Dinge, die wahrscheinlich für so eine Session relevant sind, umsetzen, aber jetzt vielleicht nicht jedes tolle Grafikfeature und nicht jeden Redstone, der da jetzt in der neuen Version ist, umsetzen. Ja. Es ist so eine Brot- und Butter-Anwendung, denke ich. Ich bin jetzt auch kein Minecraft-Spieler, bei weitem nicht. Und die Hardcore-Fans würden wahrscheinlich auch sagen: Meine Güte, was ist das jetzt für ein Rotz? Aber Ja. es ist eben zugänglich, aber man bräuchte eben einen separaten Client. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass es da sowas gäbe. Also das wäre natürlich toll, wenn es jetzt irgendwie hier jemand hört und da eine Idee hat, was man da verwenden könnte, was so im Browser out of the box funktionieren würde. Das wäre sicherlich mal ein Test wert. Wenn mir jetzt sowas überlegt läuft, hab ich das den Eindruck, ja, das würde ich so ausprobieren. Wir hatten ja, ich hatte ja auch da im Forum da so die Idee irgendwie mal geäußert, vielleicht könnte man jetzt ja sagen, okay, keine Ahnung, lass uns da so ein Online-Jam draus machen und da eine Woche Zeit und dann am Ende treffen wir uns zu einem Zeitpunkt. Und ich habe aber tatsächlich das Gefühl, nee, natürlich gar nicht. Ich will versuchen, irgendwie diese Veranstaltung, die wir da gemeinsam machen, die ich da anleite, irgendwie versuchen, so stattfinden zu lassen, irgendwie, oder versuchen, da Sachen rauszunehmen. Und das würde dem stärker entsprechen. Und das, was du gesagt hast, so, es ist nicht so, oh, gehe ich in den Chatraum oder gehe ich in den Chatraum, weil es ist auch immer ist tatsächlich auch nochmal so eine Hürde, sondern, oh, da hinten stehen welche, da gehe ich mal hin. So diese Vorstellung habe ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich, ich spiele im Moment mit einem Arbeitskollegen irgendwie abends. Wir spielen irgendwie hier Ark Survival Evolved. Das ist auch so ein Spiel, wo wir auf einem Server irgendwie rumrennen und irgendwie Dinos zähmen. Und das ist auch so ein Ding, das ist auch so eine Möglichkeit, sich zu treffen irgendwie oder so. Und sowas fände ich cool, wenn wir sowas irgendwie machen könnten. Ja, ich glaube, das ist eher das Experiment, was ich mir vorstellen kann, als zu sagen, ja, dann lass halt mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Wochenjam draus machen und irgendwie gucken, dass wir uns am Samstag gemeinsam synken oder so. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Den Termin habe ich mir notiert. Also 9. Mai. Ich wiederhole das nochmal. Um 11 Uhr geht's los. Genau, 9. Mai, 11 bis 22 Uhr ist immer so die Formel, weil ich es mir irgendwie leicht merken kann. 11 Uhr wird's losgehen. Ich muss auch noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob alle, die teilnehmen möchten, den Weg in den Discord finden. Ich glaube, das wäre aber schon zumindest die Voraussetzung, von wohin es dann da weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Und du hattest das gerade auch mal gesagt, das ist tatsächlich eine gute Idee, einfach auch noch so ein Backup zu haben, also zu sagen, okay, es gibt noch andere Kanäle, wo man auch tatsächlich direkt erreichbar ist. Müsste man noch mal gucken, was man da irgendwie für Möglichkeiten hat, mit einer niedrigen Zugangsschwelle oder so. Es kann aber tatsächlich auch sein, also ich glaube, ich werde im Vorfeld auch noch mal gezielt Leute, die ich kenne, ansprechen und einfach sagen, ey, bist du mit dabei? So, und dann mal gucken, was so passiert irgendwie. Also ich habe mir den Termin auf alle Fälle notiert. Ich finde das ein super spannendes Projekt. Ich war ja jetzt auch bei einigen Game Jams mit dabei. Hat zeitlich leider nicht immer geklappt. Du hast da ja eine recht hohe Taktung, sage ich jetzt mal. Also Noch viermal im alle Jahr. 3 Monate ist Ja, das, glaube ich, ne? es ist ganz leicht zu merken. Es ist immer, wie war es? Es ist immer der zweite Samstag im zweiten Monat im Quartal. Ach du meine Güte, ist ja ganz leicht Ist zu ganz leicht, ist ganz leicht zu merken. Aber merken. tatsächlich war es jetzt 2 Jahre so. Ich glaube, wir sind gestartet mal mit dreimal im Jahr, jetzt sind wir bei viermal im Jahr. Steht aber auch auf der Webseite game-jam-do.de. Oder Genau. wer nach Minigame Jam Dortmund sucht, der wird das auch finden. Da stehen die Termine alle auch nochmal. Richtig. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde mich auch noch ein bisschen hinsetzen müssen und nochmal überlegen müssen, was da zu machen ist. Ich muss gucken, es wird einen Rahmen geben. Ich werde die Leute wie immer begrüßen und werde erzählen, werde gucken, wie es lang geht. Also ich versuch auch da irgendeinen Rahmen zu geben und dann mal gucken, ob die Leute sich drauf einlassen, wie das funktioniert. Und ansonsten probieren wir dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal was anderes aus oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich so auf die aktuelle Entwicklung blicke, auch der nächste wäre am 8.8. Auch da, dass das auch nochmal online stattfindet. Also vielleicht haben wir Raum, dieses Format irgendwie ein bisschen damit zu experimentieren. Ja, vielleicht etabliert es sich ja auch so als Alternativformat, muss man mal gucken. Es ist sicherlich etwas, was mit der Zeit und der Erfahrung wachsen muss und wird. Das ist ja ganz natürlich bei solchen Dingen, dass die dann besser werden, je häufiger man sowas macht. Aber am Anfang ist natürlich auch immer der Hauch des Neuen mit dabei. Also seid mit dabei. Genau, ja. Habe ich noch was vergessen, was du noch loswerden möchtest? Nein. Bestimmt, aber es fällt mir jetzt nicht mehr ein. Alles gut. Bis hierhin haben wir es dann auf alle Fälle erstmal geschafft. Wenn sich wieder was anstaut, können wir ja noch nachlegen. Ja, gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann virtuell am 9. Mai beim Minigame Jam nicht in Dortmund, sondern im Discord irgendwo wiedersehen. Danke erstmal, dass du die Zeit gefunden hast und den Spaß mitgemacht hast. Ja, danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Wir sagen damit an dieser Stelle Tschüss, bis dahin, wascht euch die Hände und bleibt schön zu Hause. Und tschüss. Tschüss.